Bitişen. Okay. Guten Tag. Mein Name ist Ustoları. Ich bin diyen sağ bende Arsin. Auf dieser Station. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahme geschehen. Ist das okay für Sie? Ja, sicher. Sagen Sie mir noch einmal Ihren Namen, bitte. Ja, Betül Usluoğulları. Mein Name ist. Und ich werde erst Ihre persönliche Daten aufnehmen. Dann komme ich gleich zu Ihren aktuellen Beschwerde. Okay? Okay. Wie heißen Sie? Ich heiße Irma Klaus. Irma Klaus, könnten Sie bitte Ihren Vor- und Nachnamen kurz buchstabieren? Ja, Irma ist der Vorname. Okay. Und der Familienname ist Klaus, K-L-A-U-S, wie der männliche Vorname. Okay. Herr. Frau. Irma Frau. Ist eine Frau. Ja, ja. Frau Klaus, wie alt sind Sie? Ich bin 37 Jahre. Okay, wann sind Sie genau geboren? Ich bin geboren am 13.07.85. 85, gut. Und wie viel wiegen Sie? Ja, 69 Kilo wiege ich zurzeit. Okay. Wie groß sind Sie? 1,68 Meter. 68, gut, ja. Herr Klaus, Frau Klaus, Entschuldigung. Wie kann ich Ihnen helfen? Was für Beschwerden haben Sie denn? Ja, ich habe so heftige Bauchschmerzen. Und zwar, ich seit gestern Abend, nach dem Essen fing das an. Und also, ich kann mich wirklich also kaum halten, ne, vor Schmerzen. Das ging los. Und so unmittelbar im Bauch. Und dann ist mir schlecht geworden. Und die Schmerzen sind immer schlimmer geworden. Und jetzt ist es mehr so im Unterbauch, die Schmerzen. Und einmal musste ich mich übergeben. Aber schlecht ist mir die ganze Zeit. Und ich habe dann also in der Nacht nicht gut geschlafen. Also mir ist wirklich sehr schlecht aufgrund der Schmerzen, ja. Okay, ja. Frau Klaus, wo sind die Schmerzen jetzt? Rechten Bauch oder rechten unteren Bauch oder linken unteren Bauch? Die sind mehr im rechten unteren Bauch, ja. Okay. Und das sticht so und es ist ganz unangenehm. Okay. Seit wann haben Sie diese Schmerzen? Gestern Abend? Gestern Abend ist das losgegangen. Ja, nach dem Abendessen hat es angefangen. Dann dachte ich erst, ich habe vielleicht was Verkehrtes gegessen. Aber Durchfall oder sowas habe ich jetzt nicht gehabt. Okay. Aber das tut richtig doll weh, ja. Okay, ja. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala, wobei ein sehr leicht, aber sehr stark ist? Sehr stark ist. Sicherlich bei 6 oder 7. Das sind wirklich starke Schmerzen. Okay. Haben Sie dagegen etwas eingenommen? Nee, eingenommen habe ich nichts. Ich habe dann versucht, einen Schluck so schwarzen Tee zu trinken. Und dann habe ich versucht, mit einer Wärmflasche mit Abhilfe, aber das hat auch nichts gebracht. Und es ist immer schlimmer geworden. Okay. Frau Klaus, ich kann Ihnen vielleicht einen Schmerzmittel geben, aber ich empfehle Ihnen bis Ende unserer Gespräch können Sie diese Schmerzen erhalten. Vielleicht, wenn ich Ihnen eine Schmerztablett gebe, das kann meine Untersuchung befinden, Wirken, deswegen empfehle ich keine Schmerztabletten. Okay. Ja, ja, ja, das wird ja nicht so lange dauern. Diese Schmerzen. Das wird ja nicht so lange dauern. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, nicht so lange, unser Gespräch nicht so lange dauert, ja. Und denken Sie, gibt es bestimmte Auslöser dafür? Ja, ich dachte ja, das wäre das Abendessen, aber wie gesagt, da war eigentlich nichts Besonderes und das ist ja nicht besser. Was haben Sie gegessen? Also ganz normal, ein bisschen Salat, ein bisschen Brot mit Käse und ein Glas Sprudel getrunken und nachher eben den Tee getrunken, aber okay. Es ist nicht besser geworden. Okay. Sind die Schmerzen eher dumpf oder krampfartig oder stechend? Wie bewertet? Also das krampft und es sticht wirklich. Es sind sehr, sind, ja, es sticht. Okay. Ja, sind die Schmerzen dauerhaft oder gehen sie wieder weg? Nein, nein, die sind eigentlich ständig da. Ständig, okay. Haben Sie diese Beschwerde schon einmal erlebt oder ist so was? Nee, sowas habe ich noch nicht gehabt. Ja, also klar hat man sich mal den Magen verdorben, aber dann hat man hinterher Durchfall und dann wusch ist das alles raus und dann geht es einem besser. Aber jetzt, nee, ist nicht gut. Okay. Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam begonnen? Die sind plötzlich aufgetreten, ja. Okay, ja, Frau Klaas, ich würde gerne auch wissen, haben Sie Dusch, Sie haben keinen Duschfall, aber Sie haben Probleme beim Wasserlassen. Bitte? Sie haben Probleme beim Wasserlassen? Nee. Kein Problem. Wie ist Ihr Appetit? Normal ist ja gut, aber jetzt kann ich natürlich gar nichts essen, weil ich solche Bauchschmerzen habe. Okay. Haben Sie in letzter Zeit ein Gewicht verloren oder? Nee, da hat sich nichts geändert. Das ist ja ziemlich stabil doch, ja. Okay. Haben Sie eine Hautfarbeänderung zum Beispiel? Eine Änderung der Hautfarbe? Vielleicht gelbliche Farbe oder. Nee, da hat sich nichts. Nichts. Nichts geändert. Nee. Okay. Gut. Haben Sie Fieber? Ich glaube wohl, also ich fühle mich fiebrig, aber ich habe jetzt nicht gemessen. Aber ich habe das Gefühl, dass ich so ein bisschen heiß bin, ja. Okay, fiebrig. Okay. Sind diese Schmerzen abhängig von Sitzen? Stehen oder laufen gibt es. Ja, wenn ich mich so ein bisschen zusammenbeuge, so krumm mache, dann habe ich das Gefühl, kann ich es besser aushalten, als wenn ich gerade liege. Also ich habe jetzt auf der Seite gelegen im Bett und so die Knie angezogen, da hatte ich das Gefühl, dass ich das wenigstens aushalten kann. Aber okay. So stramm gerade liegen ging nicht gut. Okay. Gibt es bestimmte Sachen, was die Schmerzen verschlechtert? Ja, also natürlich, klar, wenn ich gerade liege, ne? Okay. Und ich weiß jetzt, ich habe jetzt natürlich nicht viel gemacht, bin ja dann jetzt heute Morgen gleich zu Ihnen gekommen. Ich wüsste jetzt nicht, was das verschlechtert noch. Okay, gegen Fiebergefühl, haben Sie etwas gemacht? Na, ich habe mich halt ins Bett gelegt, ne? Aber sonst habe ich nichts gemacht, nein. Okay. Ja, leiden Sie an irgendwelchen Vorerkrankungen? Eigentlich bin ich gesund, ich bin ja eine junge Frau, also ne? Dann habe ich eigentlich nichts. Ja, was Sie natürlich wissen sollten, ich hab eine Schilddrüsenunterfunktion. Ja, okay. Das ist klar, da muss ich immer so Schilddrüsentabletten nehmen. Wissen Sie die Namen? Me? Das heißt irgendwie Thyroxin. Okay. Wissen Sie Dosierung oder? Nee, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht aus dem Kopf. Da habe ich zu Hause einen Zettel. Entschuldigung. Okay, nehmen Sie noch sonstige Medikamente, Regelmäßigkeit? Naja, Nein. eigentlich nehme ich nur diese Schilddrüsentabletten und ja, manchmal, wenn ich so ein bisschen Magenprobleme habe, wenn ich mal was nicht vertragen habe, dann nehme ich mal so Pantoprazol, das hat mir mein Arzt mal gegeben, aber das nehme ich nur gelegentlich, Okay. nicht Haben Sie regelmäßig. Magenschleimhautentzündung oder? Nein, aber ich hatte mal so eine Phase, wo ich ein bisschen Magenbeschwerden hatte Okay. und da hat der Arzt mir das mal gegeben. Okay. Wurden Sie bisher operiert? Nein, ich hatte bisher noch keine Operation. Ach doch, als Kind, natürlich, die Mandeln habe ich rausbekommen. Schon so lange her, dass ich das gar nicht mehr im Kopf habe. Ja, nee, klar, als Kind, Mandeln sind operiert. Haben Sie Allergie Ich wüsste nicht, dass oder ich auf Unverträglichkeit? irgendwas allergisch bin. Nein. Kein. Okay. Und rauchen Sie, Frau Nein, Klaus? nein, nein, ich rauche nicht. Nein, ich rauche nicht. Trinken Sie Alkohol regelmäßig oder gelegentlich? Gelegentlich trinke ich mal ein Glas Wein, aber wirklich sehr selten. Okay. Seit wann trinken Sie? Ach ja, wann fängt man an mit dem Alkohol? Ja, was weiß ich, so mit 16, 17, da hat man vielleicht auch mal ein bisschen mehr getrunken, aber jetzt, seit ich erwachsen bin, Okay. ne, kann ich mir das gar nicht erlauben. Bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Das ist eine reine Routinefrage. Haben Sie Erfahrung mit der Droge? Mit Drogen? Nee, mit Drogen habe ich keine Erfahrung. Gut, ja. Und in Ihrer Familie gibt es wichtige Vorerkrankungen? Beim Vater, bei Mutter oder? Ja, mein Vater, der hatte irgendwie mit Mitte 60 einen Herzinfarkt, aber hat sich danach wieder ganz gut erholt und meine Mutter ist eigentlich gesund. Gesund, gut. Okay, Gott sei Dank. Und haben Sie Geschwister? Eine Schwester habe ich ja und Ist die ist tatsächlich nicht gesund. Da hat man jetzt vor 2 Jahren eine ältere Schwester. Die hat Brustkrebs. Brustkrebs. Okay, es tut mir leid. Ist sie in Behandlung oder Sie ist zurzeit? natürlich, ja klar, sie ist in Behandlung und gilt jetzt im Augenblick als stabilisiert, aber es ist natürlich so was, was über einem schwebt, ne? Ja, ich kann das verstehen. Was machen Sie beruflich, Frau Klaas? Ja, ich arbeite Teilzeit bei einer Versicherung und ansonsten bin ich Hausfrau und habe 2 Kinder, die noch in die Schule gehen. Ja. Okay. Und Sie haben 2 Kinder? Sind beide gesund, oder? Die beiden Kinder sind gesund, ja. Sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Mhm. Treiben Sie regelmäßig Sport, oder? Ja, mit den Kindern gehe ich viel raus und ansonsten fahre ich auch viel Fahrrad. Okay. Ja, Frau Klaus, haben Sie Probleme beim Geschlechtsverkehr? Nein, da habe ich keine Regel, Probleme. beim Regelblutung? Regelblutung ist ja ziemlich regelmäßig, ja. Oh, gut. Ja. Frau Klaas, ich habe alle wichtigen Fragen Ihnen gestellt. Möchten Sie etwas Fragen oder etwas hinzufügen? Nein, ich möchte jetzt eigentlich nur, dass diese Schmerzen aufhören und dass ich mich irgendwo hinlegen kann, dass es irgendwie besser wird. Ja, und ja, das wäre jetzt gut. Ja, erst möchte ich Ihnen bedanken. Sie haben gut diese Schmerzen ertragen. Aber jetzt werde ich Ihnen ein paar Untersuchungen durchführen. Ich habe eine Verdachtdiagnose natürlich. Nachdem alle Untersuchungsergebnisse kann ich dazu mehr sagen, Frau Klaus. Okay. Ja, ich habe auch Ihnen eine Behandlung durchführen. Dann gehen Sie wieder besser. Okay? Geht okay, das? Ja. Ja. Mhm. Okay. Und meine andere Frage, ich habe vergessen, meine Kollegen haben geschrieben, strahlende Schmerzen irgendwo hinaus? Nee, die strahlen nicht aus. Die sind nur vom Mittelbauch gewandert in den Unterbauch. Mhm. Okay. Aber ausstrahlen im eigentlichen Sinne tun sie nicht. Ich denke, alle Fragen gestellt. Noch haben Kollegen Fragen. Als das Gespräch können wir anfangen, bitte? Ja. Schön. Okay. Okay, ja. Ja. Guten Tag, Frau Oberärztin. Ich habe heute eine neue Patientin aufgenommen. Ich möchte Ihnen diese Patientin vorstellen. Hätten Sie dafür Zeit? Ja, natürlich. Ja, es handelt sich um Irma Klaus. Sie ist 37 Jahre alt, 69 Kilogramm schwer, 1,68 Meter groß. Er kam heute seit gestern Abend bestehender, stechende, krampfartiger, starker Schmerzen in unteren in rechten unteren Bauch ohne Ausstrahlung zu uns und die Patientin berichtete, dass die Schmerzen so erst im Mittelbauch begonnen habe, dann zu unterem rechten Bauch gewandert sei. Und er klagte auf Emesis einmal und Nausea und er habe keine Appetit wegen aktueller Beschwerde. Er habe so. Ist das jetzt eine Frau oder ein Mann? Ist das jetzt eine Frau oder ein Mann? Frau, sie hat so erstmal diese Beschwerde erlebt und die Schmerzen auch legen auf einer Schmerzskala bei 6 und 7. Bayım Bükün sei die Schmerzen besser geworden. Sie fühle sich ständig fiebrig, aber sie habe das Fieber nicht gemessen. Er berichtete auch die Schmerzen plötzlich nach dem Essen, gestern Abend nach dem Essen aufgetreten. Ja, und die Frage nach weiteren Beschwerden wurde verneint. Als Vorerkrankungen leidet sie Hypothyreose Und dagegen nehme sie Etroxin nur einmal. Die Dosierung ist nicht erinnerlich, nicht erinnerlich. Und sie habe auch ab und zu Magenprobleme, Magenschmerzen. Und dagegen nehme er bei Bedarf Pantoprazol. Sie ist als Kind tonsillektimiert worden und die gynäkologische Anamnese ist unauffällig. Ja, in der Familienanamnese fandet sich Myokardinfarkt, fatalische Zeit und seine Schwester ihre Schwester leide an Mammakarzinom und sie ist deswegen in Behandlung. Entschuldigung, sie ist nicht Raucher, sie trinke ab und zu ein Glas Wein und die Frage nach Drogen wurde verneint. Sie habe keine Allergie oder Unverträglichkeit. Ja, aufgrund der anamnestischen Angaben gehe ich von Appendicitis aus. Als Differentialdiagnose käme auf Nephrolithiasis, Ovarian Torsion und Ectopic Pregnancy in Betracht. Ja, sagen Sie mal auf Lateinisch. Ja, extrauterin Schwangerschaft. Ja, extrauterin Gravidität, ne? Ja, genau. Hm. Ja, haben Sie nach letzter Regel gefragt oder nach der Möglichkeit einer Schwangerschaft? Ich habe nicht gefragt. Ich habe nur haben Sie Probleme beim Regelblutung gefragt? Hat keine Probleme mit der Regelblutung. Ja, aber ich hatte ja das Fragen. Bei der Versuchung werde ich ja diese Frage stellen. Mhm. Gut. Was käme noch an Differentialdiagnosen in Frage? Ich habe Urolithiasis. Es könnte sein. Divertikulitis auch. Nochmal? Divertikulitis. Ja, Divertikulitis. Und ja, akut Cholezystitis könnte sein, aber ja. Ja, also den Bauch muss man natürlich angucken. Was machen Sie denn diagnostisch mit der Patientin? Ja. Erst werde ich sie körperlich untersuchen. Worauf achten Sie da besonders? Ja, besonders der Patient hat positives Makrobonisation. Das ist eine Druckschmerzen mit Abwehrspannung auf der rechten unteren Bauch. Ich kontrolliere diese Zeichen und vielleicht eine vaginal und digitale rektal Untersuchung auch könnte sein. Und ich auskultiere den Bauch, um die Darmgeräusch zu hören. Ja. Und es gibt auch weitere Zeichen, Rosing vielleicht, dabei ist wichtig, Druckschmerzen, Abwehrspannung und Losblasschmerzen. Ja, genau. Und was würden Sie dann apparativ machen? Als operative Therapie werde ich erst... Nein, nicht Therapie, Untersuchung. Entschuldigung, als operative Untersuchungen werde ich erst abdominal Ultrasonographie durchführen. Ja, ich, da würde man sicherlich eine Menge schon sehen, ne? Ja. Hm? Ich kann auch Infektionszeichen im Bereich des Appendizitis bemerken, als auch, auch weitere als weitere Diagnose Ausschlüsse. Ja, genau. Hm. Und ja, Ausschlüsse. Gegebenenfalls beim katarellischer Fass von Appendicitis würde ich vielleicht ja, am früheren Phasen beim Appendicitis würde ich auch abdominal CT durchführen. Gegebenen, ja, ja, ich meinte. Ja, wenn es nicht eindeutig ist, ne? Ja, und beim unklaren Befunde werde ich ja. Was machen Sie labortechnisch? Beim Labor ist wichtig, Blutbild, CRP, Blutsenkungsgeschwindigkeit, Cholesterinparameter, Leberparameter, auch Urinuntersuchungen. Und ich erwarte beim Laboruntersuchung erhöhte Infektionszeichen. Ja, klar. Ja, und auch erhöhte Blutsenkgeschwindigkeit und CRP. Ja, und unauffällige Urin, vielleicht Urinuntersuchungen erwarte ich. Ja. Okay, und wenn sich das jetzt bestätigt und wir operieren müssen, wann hat die Patientin zuletzt gegessen? Ja, sie hat immer Nausea und so lässt, ich habe diese Frage nicht direkt gestellt, aber ich vermute, sie hat so letzt am gestern Abend etwas gegessen. Dann hätten wir auf alle Fälle die 6 Stunden vor der Narkose, ne? Hm? Ja. Hm? Und ja, vor der Operation würde ich auch operative Vorbereitung einige Blutuntersuchungen durchführen. Ja, und empfehle ich erst als beim Patienten ausreichende Flüssigkeit, antibiotische Therapie. Ja, aber wie kriegt sie die Flüssigkeit? Flüssigkeit? Wie kriegt sie die? Sie soll ja nicht essen oder trinken. Ja, sie sollen nicht essen, etwas essen und etwas trinken. Vor der Operation, deswegen werde ich Flüssigkeit geben. Ja, wie geben Sie ihr die Flüssigkeit? Was müssen Sie machen? Ja, intravenöse Flüssigkeit. Ja, Sie müssen Zugänge legen, ne? Ja. Sie müssen, wenn Sie die aufgenommen haben, müssen Sie erstmal Zugänge legen, ne? Ja. Werde ich venöse Zugänge legen und ausreichende Flüssigkeit führen und dann antibiotische Therapie werde ich beginnen. Und auch empfehle eine laparoskopische Operation. Auch Appendix. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Okay, gut. Ja, dann halten Sie mich auf dem Laufenden, was mit der Frau Klaus los ist, wie es ihr geht, was tatsächlich dahinter steckt. Gucken Sie auf alle Fälle nochmal, ob die nicht vielleicht doch irgendwie unbemerkt schwanger ist. Und zur Verhütung hat sie nichts gesagt, ne? Zur Verhütung hat sie nichts gesagt. Ja, ich habe nicht gefragt, ja. Ja, also kann man ja auch mit 37 nicht ausschließen, ne, dass jemand schwanger wird. Und das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, aber wahrscheinlicher ist ja, dass sie tatsächlich die Appendizitis hat. Ne? Gut. Ja. Und wenn es soweit ist, dass Sie in den OP gehen, dann sagen Sie mir bitte Bescheid. Okay, danke schön. Alles klar. Gut, alles klar. Ja. Okay. Im Vergleich zum letzten Mal waren Sie heute sprachlich nicht so gut unterwegs. Ja. Sie haben, also in den Fragen, ist es mir aufgefallen, habe ich mir nur kurz notiert, können Sie die Schmerzen erhalten, haben Sie gefragt. Ne? Muss natürlich heißen, können Sie die Schmerzen aushalten oder ertragen? Ertragen. Entweder ertragen oder aushalten, ja. Dann stimmten einige Artikel nicht so richtig. Genau, auf der rechten unteren Bauch. Ja, also, ne, die Schmerzen sind in den rechten unteren Bauch gewandert. Letztes Mal Dienstag war irgendwie sprachlich ein bisschen fitter und ein bisschen besser. Verständigung, ja, ein paar Mal habe ich nachgefragt, haben Sie gemerkt. Also von der Fachterminologie überhaupt kein Problem. Ja, Sie können alles erklären und Sie können alle Fachfragen mit den richtigen Sachen beantworten. Das ist eigentlich nur so diese Alltagssprache, wo Sie ein bisschen Probleme haben. Ne? Und wo es dann ja einfach nicht so glatt klingt. Vielleicht hören Sie sich nochmal an mit kritischen Ohren, dass Sie nochmal hören, wo habe ich denn da Fehler gemacht? Ja, ich weiß immer gar nicht, wie das geht. Ich kann die Dinger gar nicht abrufen. Und ich kann auch nicht die ganze Zeit immer mitschreiben. Aber also heute ist es mir aufgefallen, dass es eben in so formal nicht so toll war. Ne? Ja. Müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Ne? Ja, okay. Viel deutsche Texte lesen, auch laut lesen. Und suchen Sie das Gespräch, wann immer Sie können. Ja? Suchen Sie das Gespräch mit Muttersprachlern, mit Deutschen, sei es nur beim Einkaufen oder bei irgendwas, dass Sie richtiges Deutsch hören. Ne? Okay. Es ist hier Nachrichten hören, Radio hören, Tagesschau angucken, also so die seriösen Sachen, ne? Da hören Sie die richtige Sprache. Und das kann man gar nicht oft genug hören, als dass man das dann eben übt und den richtigen Verlauf so langsam aufnimmt. Okay.